Heimliches Berlin. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Franz Hessel. Bis zum Frühjahr 1924 lebte in Berlin ein junger Mensch, dessen Erscheinung die Männer und Frauen erfreute, ohne dass sie seinem Wesen tiefer nachforschten. Unvergesslich ist Wendelins Auftreten in der Galauniform seines Urgroßvaters, des Kammerherrn von Domrau, an dem Abend bei Margot. Schon nach dem ersten Glas sah ich Menschen und Dinge wie im glücklichen Rausch, fühlte mich allen, die mich ansahen, ansprachen, anfassten, wunderbar und gleichmäßig hingegeben. Am nächsten Morgen erwacht Wendelin von Domrau, Student der Jurisprudenz, in seinem schmalen Holzbett im kleinsten Zimmer der kleinen Pension, 4 stockhoch über Läden und Kontoren, nahe der Friedrichstraße an den Linden. Er richtet sich auf und sieht auf dem Sessel den Brief der Mutter, der ihn fortruft. Die liebe Stadt verlassen. Nicht mehr das Pflaster langer Straßen im Laternenschein mit den Freunden. Nicht mehr Donats helles Zimmer voll Holzheiliger und Porzellanchinesen. Nicht mehr Clemens geneigtes Profil unter der Studierlampe. Carola, nicht mehr auf dem tiefen Divan unter dem Bild des strengen Römerkaisers. Und Margot, nicht mehr auf der Reitbahn. Es klingelt draußen. In den milchigen Glasscheiben der Korridortür regt sich im Spiegel ein pelzener Abglanz von winterschläfriger Süße. Carola. Gut, dass du da bist. Wer weiß, wo ich hingelaufen wäre, wenn ich dich nicht angetroffen hätte. Sie streckt sich auf dem Bett aus. Wendelin legt sich zu ihren Füßen und sieht in ihr Gesicht hinauf, in dem das helle Haar weich und zärtlich die golddunkle Blässe ihrer Schläfen spielt. Wie geht es dir seit gestern? Nicht gut, Wendelin. Ich kann nicht mehr so weiterleben. Ich will fort. Kannst du mir nicht helfen? Mit mir verreisen? Kann dich dein Onkel, der Diplomat, nicht ins Ausland schicken? Ich wäre deine Sekretärin. Ich spreche Englisch, Französisch und etwas Italienisch. Gestern beim Tanzen fühlte ich, dass du vielleicht der Einzige unter uns bist, der noch nicht weise resigniert. Er will nach ihren Händen fassen. Aber sie legt sie unter den Kopf. Clemens mit seiner ewigen Güte. Oder mit ihrer täglichen Sorgfalt. Und selbst mein kleiner Erwin. Als ich mich gestern Abend anzog, um recht gut auszusehen bei Margot und nicht das Rechte fand, fing ich an, mich mit seinem Kinderzeug weiß zu umwickeln. Da fragte er erstaunt, willst du denn ein kleines Kind werden, Mama? Ja, sagte ich. Ich will noch mal ganz von vorn anfangen und ganz anders werden. Da zog sich sein Gesichtchen zusammen und er stutzte, dass ich noch andere Möglichkeiten habe als nur... Seine Mutter zu sein? Eigentlich nur Mama. Die richtige Mutter im Hause ist Oda. Sie ist doch viel schöner als ich, geht aber nie auf ein Fest. Sie führt den Haushalt, erzieht das Kind und macht obendrein ihre Tapetenmuster und Puppen. Und mich? Schicken sie weg? Ein unnützes Ding. Zum Tanzen. Euer Zusammensein ist mir immer vorbildlich erschienen. Clemens pflegt mich wie eine Pflanze. Bald ängstlich im Treibhaus, bald geduldig auf die Jahreszeit vertrauend im Garten. Ich muss fort. Noch einmal fort in das, was wir weite Welt nennen und die Freiheit und die Gefahr. Wendelin ergreift ihre Hände, die sie ihm jetzt überlässt. Dass ich das alles von dir nie gewusst habe. Und jetzt kommst du zu mir, jetzt, da ich fort soll. Du? Wohin denn? Zur Mutter. Aufs Land. Ich soll Landwirt werden. Das Studium aufgeben. Soll ich gehen? Ich bitte dich, Carola. Bleib. Du bist jetzt wichtiger als alles. Was soll ich tun? Sie schlingt einen Arm um ihn, Auge in Auge. Ja, komm. Wir müssen Pläne machen. Wollen wir südwärts? Kennst du Italien? Er fasst nach ihrem Arm, von dem der Ärmel gleitet und seine Lippen tauchen in die Armbeuge. Er muss die Augen schließen vor Glück. Wo sind jetzt deine Gedanken? Ich dachte einen Augenblick an Pässe, Visa und Geld. Dazu brauchen wir immerhin 2 Tage. Und eigentlich müsste ich dich gleich vortragen, wie du bist. Würdest du denn für mich zu Oda gehen? Und bitten, sie soll mir ein Köfferchen packen. Und nicht vergessen, mein kleines Amulett aus Lapislazuli mit hineinzulegen. Und mein Erwin musst du küssen und sagen, die Mama geht auf eine Weile in ein schönes Land, von dem sie dir dann erzählen wird. Und Clemens... Weiß er denn? Nein, dem werde ich nicht fehlen. Ich glaube, er liebt mich am meisten, wenn ich nicht da bin. Er braucht ja keines Menschen Gegenwart. Er wartet auf mich, wie mein Tod auf mich wartet. Ich liebe ihn sehr. Ah, wie schwer ist das Leben. Mit einmal ist sie vor dem Spiegel und kämmt ihr Haar. Wohin willst du, Carola? Bleib hier und lass mich zu Clemens gehen und ihm sagen... Nein, ich muss meine Dinge selbst tun. Morgen um diese Zeit komme ich zu dir. Und dann wird das Fell von ihm weggenommen. Wobei es ihn sanfter streichelt, als ein lebendes Wesen könnte. Und Carola ist fort. Nichts ist mehr von ihr da, als das geknüllte Taschentuch, das meist da liegen bleibt, wo eine Frau aufsteht. Clemens Kästner, außerordentlicher Professor der Philologie an der Universität Berlin, kommt gegen Mittag aus dem Kollegheim. Als er die Wohnungstür aufschließt, springt ihm der kleine Erwin entgegen. Oda, die Schwägerin, kommt hinzu. Ist denn die Mama nicht zu Hause? Sie ist heute Morgen plötzlich fortgegangen, ohne mir etwas zu sagen. Ich bin in Sorge. Sie hatte gestern Nacht noch so lange Licht und ich habe sie auf und ab gehen hören. Hallo? Da steht im runden Reithut, Waldmantel und Sporenstiefeln Margot, die unbemerkt durch die noch offene Wohnungstür eingetreten ist. Wo ist denn Carola? Wir wissen es nicht. Wir hofften, sie wäre bei dir. Getanzt hat sie gestern nur mit Wendelin. Und das war untüchtig. Ich hatte für sie Leute eingeladen, die ihr und euch nützlich sein könnten. Und auch mit Wendelin hatte ich bestimmte Absichten. Na, verschont doch den Wendelin mit euren Nützlichkeiten. Warum? Ich fühle die Pflicht, uns alle reich zu machen. Unser einziges Laster ist unsere Armut. Und der gute Wendelin versteht es nicht, aus seiner angeborenen Wohlbeschaffenheit Nutzen zu ziehen. Diese Unfähigkeit ist vielleicht die höchste Tugend seines adeligen Standes. Wenn er auch plebejische Vorzüge annimmt, nimmt er Schaden an seinem Wesen. Meine Erfahrung ist Mangel im Alltäglichen. Schäbige Kleider, unwürdige Trambahnfahrten, minderwertige Menüs. Überhaupt, die billigen Qualitäten schädigen meine unsterbliche Seele. Ich will möglichst mühelos meinen Tribut haben vom heiß servierten Reichtum von heute. Und das will ich auch für Wendelin. Sie sind ein gefährliches Ideal für das Kind, Margot. Und Sie, mein Freund, sollten lieber eifersüchtig sein, wenn er mit Carola tanzt. Es ist nicht hübsch von Ihnen, einen Ihrer aufrichtigsten Verehrer zu verspotten. Eifersucht ist der Schatten der Liebe, der im Mittag auf ein Minimum zusammenschrumpft. Ach, Clemens, wenn Sie in Ihrem Winkel zufrieden sind, gut. Aber die anderen dürfen Sie nicht zu dieser ewigen Resignation verlocken. Glauben Sie, dass Carola jetzt bei Wendelin ist? Diese Möglichkeit scheint Ihnen doch nahe zu gehen. Ich werde ihn besuchen. Wenn aber die beiden Sie nicht empfangen? Ach, mich empfangen Sie schon. Oda begleitet ihn zärtlich besorgt an die Tür. Unterdessen geht die Tür des Vorderzimmers auf. Es erscheint Mr. Russells munteres, englisch hellrotes Gesicht. Darf ich ihn so lange bei Ihnen vertreten? Er steht in einem damastenen Schlafrock, unter dem eine himbeerfarbene Flanellhose sichtbar ist. In der Hand hält er ein Glas. Gin mit Orangensaft? Ich trinke nur Wasser. Allenfalls, wenn es sein muss, Champagner. Wenn ich jetzt trinke, springe ich heute Nachmittag nicht gut. Wie energisch und tüchtig Sie alle sind. Auch die sanfte kleine Miss Oda. Oda liebt außer ihrer angebeteten Schwester und dem Kind nur einen Menschen und den noch dazu unglücklich. Wen denn? Kenne ich ihn? Den Herrn des Hauses, wenn Sie diese Bezeichnung für Clemens Kästner zutreffend finden. Dass er das ist, habe ich auch erst spät gemerkt. Zuerst dachte ich, der Herr da am anderen Ende der Wohnung sei ein Mieter wie ich. Es ist doch eine Schande, dass zwei Geschöpfe wie Oda und Carola die schönsten Zimmer ihrer Wohnung an fremde Herren... Pardon. Mit Ihnen haben Sie es ja recht gut getroffen. Den Herrn Professor habe ich auch sehr gern. Begreiflich, dass Miss Ode ihn liebt. Ach, in diesem Hause verstehen sich alle gut aufs Lieben. Aber die Kunst, sich lieben zu lassen, wollen sie nicht lernen. Carola steht auf der Schwelle in ihrem Knabenhut und dem Pelz. Sie lächelt leichtsinnig und verzweifelt. Wohin jetzt? Nach Hause mag und kann sie nicht. Da hält dicht vor ihr unter dem frischen Grün der Linden aus voller Fahrt ein Auto. Und die mächtige Gestalt von E.I. Eisner, dessen wahren Vornamen niemand kennt, hebt sich elastisch aus dem Wageninnern. Er küsst ihr die Hand. Das nenne ich Glück, Sie endlich einmal allein zu treffen, Frau Carola. Man hat mir erzählt, wie schön Sie gestern Abend waren. Und ich konnte nicht dabei sein, Sie zu bewundern. Was tun Sie jetzt? Wohin darf ich Sie fahren? Und in seiner diktatorischen Art wartet er gar nicht Ihre Antwort ab, sondern öffnet den Schlag und hilft ihr beim Einsteigen. Dieser plötzliche Frühling macht solche Reiselust. Ich wollte gern fort, aber es will nichts werden. Warum nicht? Wenn Sie es ernstlich wollen? Das Auto hält vor dem Hotel Adlon. Und als sie sich in den Gläsern der Schiebetür zwischen fremden, bewegten Silhouetten fremdartig gespiegelt sieht, kommt Carola sich schon wie auf Reisen vor. Eisner verordnet ihr einen Whisky. Es ist alles so langwierig. Wenn ich nun wirklich reisen wollte, nach Italien zum Beispiel, so müsste ich mich wieder erst tagelang mit Passgeschichten und Vorbereitungen befassen. Lächerlich, das können wir mit Telefon und Auto in ein paar Stunden erledigen. Wir? Ja, ich reise in Gedanken bereits mit Ihnen. Sie sind etwas schnell, Herr Eisner. Das ist vielleicht meine höchste Tugend. Nebenbei lässt er sich vom nächsten Boy einen Fahrplan holen. Können Sie morgen früh um 8.30 Uhr reisefertig am Anhalter Bahnhof sein? In München haben wir direkten Schlafwagen bis Rom. Aber ich habe nichts anzuziehen, ich müsste... Das können wir jetzt schnell besorgen. Und ehe sie Einwände und Erwiderungen findet, sitzt sie wieder im sausenden Wagen. Margot wäre bestimmt sehr zufrieden mit ihr. Als sie dann in das große Modehaus kommen, muss sie Eisner aufs Neue bewundern. Wie er Bescheid weiß, wie alles ihm zu Diensten ist. Während er nun Reisemäntel und Nachmittagskleider vorführen lässt, fällt ihr Blick auf ein Regal mit Kindermänteln. Auf das geht sie wie gebannt zu. Würde dieser Mantel einem Knaben von 6 Jahren passen? Was kostet das? Carola sieht in ihre Handtasche. Lieber Eisner, wenn Sie mir 10 Mark leihen, könnte ich gleich... Wollen Sie denn nicht die Kostüme und Mäntel für sich selbst ansehen? In ihrem Mundwinkel tritt ein Qual-Lächeln, gegen das er machtlos ist. Er dringt nicht weiter in sie und bezahlt das weiße Mäntelchen. Wendelin war mit Carolas Tüchlein in der Hand eingeschlafen, ermüdet von allem, was er nicht getan hatte. Nun springt er auf. 2:30. Jetzt schnell mit Eisner telefonieren, der ihn mit Geld versorgen wird. Als er an die Ecke der Friedrichstraße kommt, sieht er vom Deck des anhaltenden Autobusses Clemens heruntersteigen. Oh Gott, er will zu mir. Er sucht Carola. Es wäre leicht gewesen, ihm aus dem Wege zu gehen. Aber das bringt Wendelin nicht übers Herz. Er geht gerade auf ihn zu und reicht ihm die Hand. Clemens fasst ihn unterm Arm, als ob sie verabredet wären. Langsam, wie auf einer Dorfstraße, geht er mit ihm auf und ab und fängt ein Gespräch über das vulkanische hochmoderner Technik an. Ich muss allerhand besorgen. Ich will verreisen. Nach Italien. Schade, dass ich nicht mit kann. Mein Semester hat angefangen und Geld zum Wegfahren habe ich auch nicht. Wendelin sieht den Freund etwas beklommen von der Seite an. Vorsichtig lenkt er den Weiterredenden um die Ecke der Friedrichstraße. Hallo! Du hast wohl auch schon Reisegefährten? Dein Wiener Freund etwa? Oder den Skandinaven, den mag ich gern. Ach, Clemens, ich muss dir sagen... Also ist eine Frau dabei, eine Dame. Eigentlich sollten wir nicht mit Frauen reisen. Man soll sie finden auf schönen Stationen und wenn sie herrlich sind, am Ziel. Clemens, wenn du wüsstest, wie deine Freundschaft mich beschämt. Es ist Carola. Deine Carola. Gottlob, nun ist es gesagt. Er hebt den Kopf und sieht in das Gesicht des anderen, der einen müden, uralten Blick schweigend auf ihm ruhen lässt. Es ist alles schneller gekommen, als ich erklären kann. Du weißt, dass ich Carola verehre, seit ich sie kenne. Aber diese Andacht war eine Huldigung für dich. Heute ist sie zu mir gekommen und wendet sich an mich. Dadurch ist mein Leben verwandelt. So kann ich zunächst Oda über Carolas Abwesenheit beruhigen. Man war heute früh in Sorge um sie. Die kluge Margot hat richtig vermutet, dass sie bei dir sei. Tja, mein geliebter Junge. Nach alter Überlieferung wäre es nun die einzige Lösung, wir ständen eines Morgens sehr früh auf, gingen mit mehreren schwarz angezogenen Männern zu einer hässlichen, kahlen Stelle der Stadt und schossen uns einige Kugeln zu. Wobei ich dich aus Ungeschicklichkeit treffen könnte, was ein Jammer wäre. Du bist ja ein eleganter Schütze, der mir am Ohr vorbeischießen wird. Aber Clemens, es ist doch nichts geschehen. Es geschieht vielleicht gar nichts. Du nimmst ritterlich alle Schuld auf dich, aber ich lasse dir keine. Und Carola, die Arme, ich mache leider auch ihr keinen Vorwurf, eher mir selbst. Du wirst dein Leben ändern, einer Frauenlaune zuliebe. Und fremd wird es werden zwischen mir und dir. Vielleicht weißt du gar nicht, wie wichtig du mir bist, Kind. Geh nicht zu ihr. Bleib bei mir. Nun muss der gute Wendelin berichten, dass ihn der Brief der Mutter von Berlin wegruft. Ich bliebe am liebsten hier. Aber wenn ich nun zunächst nach Italien ginge und mich mit Hilfe von Eisners und Donats Verbindungen im Bilder- und Antiquitätenhandel versuchte, zumal ich bei meiner Tante in Fiesole wohnen kann. Jetzt endlich wendet ihm Clemens sein Gesicht zu und lacht. Alles läuft auf Rechnungen hinaus. Seelenkämpfe geradeso wie Weltkriege. Na nun, führe mich bitte zu meiner Ehefrau. Wir müssen uns doch alle drei, wie sagt man, auseinandersetzen. Aber könnten wir nicht zunächst ein paar appetitliche Dinge einkaufen? Sie wird sicher Hunger haben da auf deiner Studentenbude. Sie ist schon fort. Will erst morgen wiederkommen. Schade. Wir hätten eine hübsche Mahlzeit auf Stuhlbett und Divan improvisiert. Er fasst plötzlich in die Westentasche und sieht nach der Uhr. Mein Lieber, ich muss dich leider verlassen. Du findest mich aber den ganzen Abend zu Hause. Wendelin schaut Clemens nach. Ehe ich nach Italien reise, müsste ich Margot fragen, ob ich nicht für ihre reichen Sammler dort einkaufen kann. Jetzt muss ich aber endlich mit Eisner telefonieren. Er geht aufs nächste Postamt. Eisner ist nicht in seinem Büro und Margot nicht in Tattersall. Also beschließt er, zum Tiergarten hinüberzugehen und Donat zu besuchen. Es schlägt 2 Uhr von der Garnisonkirche, als Eisner und Carola aus dem Modehaus treten. Meine verehrte Frau Carola, so lasse ich Sie nicht allein. Ihre Stimmung macht mir Kummer. Ich schlage vor, dass wir mit der Fancy Freo frühstücken. Fancy Freo, ursprünglich Friederike Förster, verließ mit 18 Jahren das Elternheim und bald entdeckte ein kluger Regisseur ihre Bühnenbegabung. Ihr spezieller Reiz besteht darin, dass sie mit distanziertester Haltung und sparsamen Bewegungen gewagte berlinische Gassenlieder vorträgt. Eisner erwarb das besondere Verdienst, sie wieder mit ihren Eltern zu versöhnen, nachdem sie Heimweh nach Mutterns Sofa und Vaterns Pfeifenstellage äußerte. Ihren lieben Freund Eisner veranlasst sie mit Vorliebe, sie in wüste Spelunken und Tanzhöhlen des nördlichen Berlin zu begleiten. Ah, da ist sie schon. Carola besieht sich im Taschenspiegel, ob sie auch gut genug aussehe für die schöne Fremde. Sie kann zufrieden sein. Ihre Lippen sind brennend rot und das Gesicht von gleichmäßig matter Blässe. Ich kenne Sie. Sie waren doch der Schiffsjunge auf dem letzten Kunstgewerbeball mit Anker auf dem Ärmel und richtig hinten geschnürten Hosen. Sie kamen sogar an unseren Tisch, aber mit mir wollten Sie nicht tanzen. Kostümfest kann ich nicht. Mein Großvater mütterlicherseits war Pastor, da kann man nichts machen. Eisner lässt in der neuen Wilhelmstraße halten und führt seine Damen, von eifrigen Kellnern geleitet, in einen angenehmen Hoffensterwinkel der Weinstube. Das ist nett. Da sitzt man wie bei meiner Tante in der Steglitzer Straße, aber bei der gibt es Kartoffelpuffer. So was Feines kriegen wir hier nicht vorgesetzt. Als das Menü gemacht ist, erhebt sich Eisner, um zu telefonieren. Würden Sie meine Schwester anrufen? Und ihr sagen, dass es mir gut geht und dass ich am Abend heimkomme? Und dann kehre zu deiner Sklavin zurück, ehe die Sonne sinkt? Wenn er nämlich ans Telefon geht, kommt er so bald nicht wieder. Also nun geh und arbeite für uns alle. Sie haben doch einen Sohn. Lassen Sie ihn rechtzeitig gut telefonieren lernen, dann wird er reich und bereitet Ihnen ein schönes Alter. Was sie auch sagen mag, sie sieht dabei hold und unschuldig drein. Carola findet das selbstständige und rückhaltlose Wesen der Freo erfreulich. Wendelin hat bei mir angerufen. Schade, dass er mich verfehlt hat. Vor ein paar Tagen schrieb mir seine Mutter, sie wolle ihn von Berlin forthaben. Wenn man nur etwas für den Jungen tun könnte. Wissen Sie keinen Rat, Frau Carola? Carola fühlt mit Verdruss, dass sie errötet. Der müsste zum Film. Er hat einen guten Kopf und hübsche Bewegungen. Sein Vater war ein feiner Diplomat alter Schule. Er hat seinem Sohn nichts als den Namen hinterlassen. Auf Kongressen wäre er sicher der Niedlichste. Gut aussehen ist eine Tugend, auf die leider bei uns wenig Wert gelegt wird. Nicht jeder hat das Glück unserer lieben Fancy, dass er nur zu singen braucht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Wenn ich bei der nächsten Finanzkrise dran glauben muss, werde ich dein Manager. Jetzt möchte ich die Herrschaften in meine Zimmerflucht bitten. Den Kaffee will ich selbst kochen. Carola ist vom Burgunder so angenehm müde, dass sie sich widerstandslos mitnehmen lässt. Man fährt ins bayerische Viertel. Unterwegs legt Fancy der Carola den Arm um die Schulter. Bei mir bekommen Sie gleich ein Divanlager. Als man über die Brücke am Kanal kommt, denkt Carola einen Augenblick. Sollte ich nicht doch lieber nach Hause? Sonst komme ich erst, wenn der Erwin schon im Bett ist. Aber da hat das Auto bereits den Nützeplatz umkreist. Und diese fremde Fancy hat ein so angenehmes Parfüm. Kommen Sie, Frau Carola. Wir drehen uns das Grammophon an und scherbeln ein bisschen. Ist ja nicht übel, auf der Bühne zu sein. Aber manchmal möchte ich richtig heiraten und Kinder haben. Ist das nicht das Schönste? Ich habe ein süßes Kind. Es hilft nichts. Einen guten, klugen Mann. Es hilft nichts. Ich habe Freunde, eine Schwester, die alles für mich tut. Oh, eigentlich will ich wohl ins Paradies. Die Freo küsst sie zärtlich auf Mund und Wange. Fancy, heute brauchst du doch nicht aufzutreten, sondern hast nächtliche Generalprobe. Da könnten wir vorher zu den Schwestern gehen. Zu was für Schwestern? Barmherzige? Sie tanzen in einem unscheinbaren Lokal des südlichen Westens. Leidenschaftliche Lehrerinnen und schüchterne Ladnerinnen, vornehme Russinnen des vertriebenen Adels und ihre internationalen Sekretärinnen und so weiter. Es soll eher rührend als großartig bei ihnen zugehen. Doch zuerst wollen sie etwas essen. Carola will nach Hause, sich umzuziehen. Aber das erlaubt die Freo nicht. Wir tanzen im Straßenkleid. Ist ja kein Ausnahmezustand mehr. Ist doch wie das tägliche Brot. Donat öffnet im Pyjama. Im Flur Ampellicht. Das bunte Verjahrshunde, blanke Polostöcke und gewundene Kakteen beleuchtet. Auf bemalten Truhen Damenmäntel, die an den Riegeln keinen Platz mehr gefunden haben. Wendelin, wie reizend. Störe ich dich? Du hast Besuch und bist... Noch nicht angezogen. Seit einer Stunde mache ich vergebliche Versuche dazu. Die ersten Anliegen kamen, als ich im Bad war, und es kommen immer neue. Geht doch bitte hinüber in die Bibliothek. Das Telefon klingelt unter einer geschnitzten Madonna auf einem gotischen Taufbecken. Hallo? Donat ist ein wahrer Schutzengel. Einem verschafft er eine Anstellung, dem anderen eine Ehe, dem dritten eine Wohnung. Dabei hat er so viel zu tun. Er muss die Damen der hohen Finanz und Industrie nicht nur mit Gegenständen, sondern auch mit Geschmack versorgen. Den Bamberger Krippenengel schicke ich Ihnen morgen nach Potsdam, Mathilde. Und du, Ruth, bekommst die Puppe der Olda Werkentin, die mit den Perlenlippen, die sich so kühl küssen. Vor den Schränken und Gestellen der Bibliothek sitzt auf einem Kissen ein üppiges Mädchen und hebt ihr zartes Kindergesicht dem Eintretenden entgegen. Das ist Magda. Sie ist ein bisschen unser Sorgenkind. Wir wollen sie zum Film schicken, aber die unartige Kleine möchte lieber aufs große Theater und am allerliebsten gar nichts tun. Finden Sie das nicht auch am verlockendsten? Auf Wiesen und in Badewannen liegen. Aber diese Hetzerei beim Film, das ist nichts für mich. Wenn man sie ansieht, wird man selbst angenehm träge. Niemand findet es verwunderlich, dass Donat noch immer wenig bekleidet ist. Er steht in kurzen, blau gestreiften Hosen. Auf die nackte Brust hängt ihm eine goldene Kette. Donat, du wirst zu üppig. Oder musst du so sein? Vielleicht bist du ja unser Bacchus, um den wir alle herumspielen und der dafür sorgt, dass wir in seinem Reigen bleiben. Und du, Wendelin, bist dann ein junger Satyr? Mich will man gerade fortnehmen aus deiner Schar. Und er berichtet vom Brief der Mutter. Das gibt es nicht. Aufs Land lassen wir dich nur, wenn du reich und standesgemäß heiraten sollst. Fehlt es dir hier an Geld, dann musst du eben verdienen. Tritt doch in meinen Laden ein. Werde mein junger Sekretär. Du machst dich über mich lustig. Nein! Du wirst deine Sache bald verstehen. Das Wesen der Antiquitäten und Kunstgegenstände, für die es jeweils Käufer gibt, ist schnell erlernt. Du brauchst nur deine natürliche Liebenswürdigkeit praktisch anzuwenden. So, Kinder, jetzt gehe ich mich umziehen. Als sie allein sind, tritt Magda vor den Spiegel und setzt einen bunten, dick geflochtenen Strohhut auf. Sie wollen doch nicht fort? Nein, ich probiere ihn nur. Er will noch nicht recht passen. Mir steht alles erst, wenn ich es ein halbes Jahr getragen habe. Und dann ist es unmodern. Sie nimmt den Hut wieder ab und Wendelin sieht auf ihrer Stirn das Strohgeflecht als zierliches Stickmuster eingezeichnet. Er macht sie bewundernd darauf aufmerksam. Auf meiner Haut ist jeder Eindruck gleich zu sehen. Sie presst den Hut gegen ihren nackten Arm und zeigt die ästelnden Ornamente auf ihrem Fleisch. Er muss die Stelle küssen. Mit schräg geneigtem Kopf sieht sie ihm dabei zu und zieht dann sanft den Arm weg, legt sich auf den Divan unter den beiden Wandleuchtern und erzählt von München. Da wird nun bald die Iris blühen, bei den Rhabarberbeeten. Und man wird mit sorglosem Volk im Garten liegen, trotz aller Revolutionen und Putsche. Ihm wird ganz schläfrig beim Zuhören, als Donat wieder eintritt. Wir wollen essen gehen und hübsch beisammen sitzen. Ich fahre voraus und ihr spaziert mir nach am Wasser entlang. Es ist nicht weit, faule kleine Magda. Und du hast einen Kavalier, der dich stützt. Im Laternendämmer gehen Wendelin und Magda unter den Kastanien. Sie zeigt zu den feuchtschimmernden Knospenhüllen empor. Er sieht auf ihre halboffenen Lippen. Sie sprechen wenig und eilen in schweigender Übereinkunft, um rascher an das dunkle Stück Gartenweg hinter der kleinen Fußgängerbrücke zu kommen. Sobald sie auf dem Sandweg bei den Trauerweiden sind, sinken sie sich in die Arme. Auch im Weitergehen halten sie sich umfasst und bleiben oft stehen, um sich zu küssen. Sie sprechen kein Wort von Zukunft und Wiedersehen, flüstern sich nur manchmal ihre Namen zu. Als sie ins Helle treten, sehen sie Donats kleines Auto vor der Tür des Restaurants. Sie finden Donat bei roter Tischlampe im äußersten Winkel des geräumigen Speisesaals und nehmen Platz. Schade, jetzt habt ihr unseren Freund Eisner verpasst. Er war hier mit Carola Kästner, der Fancy Freo und anderen. Carola mit Eisner? Wendelin wird grausig. Und er hatte gedacht, sie läge in ihrem Zimmer und warte auf ihn. Kopflos rennt er hinaus. Unter den Papiergirlanden bei den Schwestern dreht sich der Reigen um die dicke Tanzleiterin im Feuerwehrhelm. Unter den Kavalieren sind nur wenige Männer, aber die weiblichen Kavaliere bezeugen eine gewisse herrische Energie. Carola und Fancy tanzen den Java. Fancy lacht mit leuchtenden Zähnen den Vorübergleitenden und ihrer Partnerin zu. Sie legt ihr beide Arme um den Hals. So ein geblümtes Kränzchen, das ist das Wahre für mich. Carola führt und streichelt dabei zaghaft den Rücken, dessen geschmeidige Bewegungen sie unter ihren Fingern fühlt. Als der Tanz zu Ende ist, nähert sich ein weiblicher Cowboy und macht vor Freo eine tiefe Verbeugung. Darf ich das gnädige Fräulein um den nächsten Tanz bitten? Allein geht Carola durch den Saal, fühlt schmachtende Blicke auf sich ruhen, ist aber befangen, weil sie nicht weiß, welche Fähigkeiten man ihr zutraut. Da wird sie beim Namen gerufen und sieht aufblickend Margot und Mr. Russell. Ich weihe deinen unerfahrenen Pensionär in die Geheimnisse von Berlin ein. Wir waren bereits in einigen Vergnügungsstätten und werden noch andere aufsuchen. Vorhin bei den entsprechenden Knaben war es unterhaltender, nicht wahr, Mr. Russell? Man hat leicht ein zu hartes Urteil über das eigene Geschlecht, Miss Margot. Ach, Sie Heuchler! Ihnen hat es bei den Jünglingen auch besser behagt. Mit wem bist du denn hier? Kommt doch mit an Eisners Tisch. Gut, da lernt unser Zögling einmal ein paar andere Gesichter kennen als die seiner faden Kommissionseuropäer. Ich habe heute schon viel erlebt, seit ich nachmittags aufstand. An Eisners Tisch gibt es Sekt, darauf ein deutscher Mädchenname. Margot legt ihre Hand auf Russells Arm. Wir ziehen weiter. Lass Carola und mich noch ein Weilchen tanzen. Wir treffen uns alle um Mitternacht im Kabarett. Ich will dir nicht ins Spiel spähen, aber was hast du mit Wendelin? Ich? Warum nimmst du mir dieses Kind weg? Gestern den ganzen Abend. Und heute warst du bei ihm, gestehe. Aber Margot, ich habe ja nicht geahnt, dass du interessiert bist. Ich hätte es selbst nicht gedacht. Es geht sonst niemanden etwas an. Aber wir sind doch Freundinnen. Was hat er denn mit dir getrieben, der Bursche? Er hat mir eine Reisebeschreibung gemacht. Margot sieht sie scharf und ungläubig an. Dann geht sie Russell nach. Wendelin eilt über die Brücke. Streifen von Mond und Laternenlicht gleiten auf dem Kanal. Carola mit Eisner. Hätte ich sie doch nicht fortgelassen. Und zieht an Kästners Glocke. Durch die Glasscheibe der Haustür sieht sie ein helles Pünktchen herniederkommen wie ein Irrlicht. Und dann erscheint Oda mit einer Kerze. Ach, Wendelin, komm doch herauf. Oda führt ihn zu Clemens. Carola wird gleich kommen. Und lässt beide allein. Ich sehe Homer aufgeschlagen. Du übersetzt? Das ist zu viel gesagt. Ich denke nach und notiere Möglichkeiten. Ich habe beschlossen, das Leben zu genießen. Genießen? Geh doch um die Dämmerzeit durch die Straßen. Spüre das Abendfieber der wunderlich kleinstädtischen Großstadt in dem späten Rot hinter den Hochbahnbögen. Lerne spielend von Inschriften an Hauseingängen. Ich fand einmal den Spruch, genieße froh, was du nicht hast. Das Leben ist überall für dich da, gratis, zu jeder Tageszeit. Genieße alles, nur besitze nichts. Besitz beraubt. Aber wie kann man lieben, ohne besitzen zu wollen? Ich habe es nie begriffen, dass zum Lieben Besitzen gehört. Da müsste man sich ja das geliebte Wesen aneignen, es also enteignen. Und was man mit sich vereint, das ändert man. Ich aber möchte alles erhalten, wie es mir zuerst erschien. Aber Carola hat es mir leicht oder doch selbstverständlich gemacht, sie zu lieben. Sie kam zu mir in einer Schar von jungem Volk. Aber während mich die anderen mehr als wunderlichen Einsiedler behandelten, hatte sie eine Vertrautheit mit mir und meiner Welt, die mich überraschte. Trotzdem fiel es mir nicht ein, sie allein zu mir zu bitten. Da führte sie eines Tages Zufall oder vielleicht Absicht ohne die anderen her. Und dann kam sie oft. Als sie einmal ausblieb, war mir der Gedanke unerträglich, es könne eine Zeit kommen, da ich nicht mehr den seltsamen Zusammenklang von dunkelblonder Haut und mattblondem Haar, nicht mehr den groß aushaltenden Blick der Augen sehen sollte. Das begreifst du? Sehr. Er hatte das Gefühl, Auch er könnte nie von Carola lassen. Obwohl ich wusste, dass sie viele Freunde hat, die für Liebe und Ehe geeigneter waren als ich, sagte ich ihr einmal im ruhigen Ton unserer Gespräche, ich könne mich nicht von ihr trennen, worüber sie sich gar nicht wunderte. Schon 2 Monate nach diesem Gespräch saßen wir Hand in Hand in dem schönen Vorderzimmer dort. Wir blieben Tag und Nacht zusammen. Manchmal ist sie sogar an mein Kolleg gekommen. Zu dem Kind hatten Carola und Oda dann eine Zärtlichkeit, sanft und ungestüm, von der er staunend stand, ohne sie mitmachen oder nachahmen zu können. Ich liebe den kleinen Erwin sehr, aber das Kind mit mir herumzutragen, zu liebkosen, das war mir nicht natürlich. Nun folgten die Wirtschaftskrisen, in denen auch sie das Ererbte einbüßten und von Verdienst leben mussten. Ein zweites Kind konnten sie also nicht haben. Seit er mit der Lieben, deren Wärter er ist, nicht mehr die große, unbewusste Gemeinsamkeit des Schlafes hat, gehen auch ihre Tageswege nicht mehr im gleichen Schritt. Aber ich sehe ihr zu, von nah und weit. Sie ist mir wieder ganz Erscheinung, wie im Anfang. Sie spielt und tanzt und weint mir das Leben vor. Ach, vielleicht liebt der Zuschauer noch in weiterem Umfang als der Liebhaber. Dann könntest du doch auch mich, mein Gefühl für Carola, dulden, segnen? Nein, du darfst nicht liebender sein, du bist ein Geliebter. Carola ist da, mit der Fancy Freo. Wendelin, sie fragen nach dir. Carola kommt herein, findet Clemens an seinem Ofen und lehnt den Kopf an seine Brust. Warum lässt du mich immer allein? Aber Carola, wer ist denn heute weggelaufen den ganzen Tag? Ich war bei so tröstlichen Leuten. Nichts ist wichtig, alles unterhaltend. Es täte dir gut, auch unter solche Menschen zu kommen. Ist es nicht so viel schöner bei uns? Meinst du? Ich wäre dir heute fast fortgelaufen. Ich weiß schon. Du bist eifersüchtig. Wie gut das tut. Ich habe heute mit der Freo einen Plan ausgeheckt. Eisner soll uns beide nach Italien fahren in seinem Reiseauto. Und den Wendelin wollt ihr mitnehmen? Ja, meinst du, dass das hübsch wäre? Soll er sich von der Freo verführen lassen? Es gibt eine viel größere Gefahr für ihn. Clemens, wenn du eifersüchtig bist, kann ich heute nicht fort von dir. Außer wenn es dir lieber ist, dass ich gehe und wecke dich spät und erzähle dir? Ja? Du nickst? Oh, ich Arme, muss wieder auf Abenteuer in die Nacht. Was ich auch auf mich nehme, ist nur ein Spiel zu deiner Unterhaltung. Sie küsst ihn und geht. Im Vorraum des Kabaretts kommt Sebald, dessen Gesicht Wendelin an einen lieben Schulkameraden erinnert, und legt ihm den Arm um die Schulter. Diese Vertraulichkeit ist überraschend. Er kennt Sebald kaum. Morgen wird Dichter Schilfkrut vor wenigen Erwählten seine Verse vortragen, sagt er. Kommen Sie doch auch hin. Wir werden uns alle freuen, Sie bei uns zu haben. Wendelin ist betroffen von einem Blick heimlicher Verheißung, die jenseits der Worte liegt. Ehe Wendelin antworten kann, kommt Schilfkrot durch die Menge auf Sebald zu. Ich bitte dich, Georg, Bring mich heim. Mir ist so elend zumut, dass ich sonst in den nächsten Rinnstein rolle und heule. Und gib Acht, dass ich heute nichts mehr trinke, sonst setze ich mich aufs Parkett. Sebald sagt, ja, lieber Domrau, jetzt bekomme ich Mutterpflichten. Bis ich dies Kind glücklich in sein Bettchen gebracht habe, wird man da oben die letzten Lichter auspusten. Aber morgen, nicht wahr? Jetzt erscheint die Direktrice mit ihrer Schar und nimmt mitten im Zuschauerraum Platz. Wendelin kommt an einen Seitentisch zu Eisner. Was wollten Sie mir denn heute früh telefonieren? Ich soll zu meiner Mutter aufs Land. Ich weiß schon, sie hat mir geschrieben. Mein lieber Wendelin, daraus wird nichts. Sie müssen eine ganz andere Reise unternehmen. Ich wollte auch von einer anderen sprechen. Nun und? Für die brauche ich Geld und Pass. Aber, lieber Junge, das überlassen Sie doch mir. Wir fahren ja zusammen. Wir zusammen? Auf der kleinen Treppe neben der Bühne tauchen jetzt Freo und Carola auf. Die Freo in einem schuppigen Goldhemd winkt ihm aufmunternd zu. Wendelin weiß ja noch gar nicht Bescheid. Die beiden Frauen treten an den Tisch. Fancy blickt schnell zu Carola hin. Ich werde ihn unterrichten. Wendelin muss aufstehen und ihr an eine der Säulen folgen. Sie legt rechts und links von ihm die Arme auf die Balustrade. Klirrend umglitzern und streifen ihn die kühlen Pailletten. Wir haben uns etwas Schönes für Sie ausgedacht, Carola und ich. Wir wollen in Eisners Auto gen Süden, von ihm und Ihnen behütet. Sind Sie auch so entzückt, wie sich's gehört? Ich muss mich erst an den Gedanken gewöhnen. Ja, tun Sie das und durchkreuzen Sie nicht unsere raffinierte Diplomatie. Wir werden dafür sorgen, dass Sie bald nicht mehr wissen, wen Sie lieben und wer Sie liebt. Fancy geht auf die Bühne. Wendelin bleibt an seiner Säule stehen und versucht vergeblich, sich in all dem, was über ihn hereinbrach, zurechtzufinden. Dann geht er auf Zehenspitzen an den Tisch und setzt sich. Carolas Profil ist ihm durch Eisners massige Gestalt verdeckt. Um dieselbe Zeit stehen Clemens und Oda an Erwins Bettchen. Der schläft fest. Er ist müde vom Nachmittag. Hat er so viel erlebt? Wir waren im Zoo. Erst bei dem Marabu, der auf einem langen, zittrigen Bein so verzaubert aussah, dass wir an den Kalifen Storch dachten. Und die jungen Löwen haben wir gesehen, denen die weiße Hündin zu trinken gibt. Auch vom Schusteraffen konnte sich Erwin gar nicht trennen. Wir sind bis zur Fütterung des Seelöwen geblieben. Ich müsste einmal mit euch gehen, statt immer in meinem Bau zu hocken. Ja, warum bist du so selten bei deinem Kind? Warum erzählst du ihm nie Geschichten? Es wird mir schwer. Neulich, als er mir Gute Nacht sagen kam, fand Erwin auf meinem Tisch eine Mythologie mit Bildern vom Zeus von Utricoli. Ist das der liebe Gott? Fragte er. Ich musste ja sagen. Es ist so entscheidend, was ein Vater antwortet, wenn sein Sohn fragt. Nur was die Mutter erzählt, ist seliges Märchen. Du bist traurig, Clemens. Ist es denn wahr? Will Carola wirklich verreisen? Ich glaube es noch nicht. Ist es dir denn recht, dass sie reist? Nein. Warum lässt du es dann zu? Carola würde nie etwas tun, was du ihr ernstlich verbietest. Eben deshalb darf ich es nicht. Das verstehe ich nicht. Liebst du sie denn nicht mehr? Vielleicht mehr als früher. Und doch nicht genug. Wenn ich sie so lieben könnte, wie sie es verlangt, dann müsste ich sie wohl töten, ohne nachzudenken. Wie die rechtschaffenen Arbeiter aus dem Volk, die Treulose. Ob sie wohl jeden Tröster findet, der ihr den Tod oder das Leben schenkt. Er fasst im Dunkeln nach Odas Hand. Wie du liebst, Clemens. Sie schlingt die Arme um seinen Hals. Bitt für uns, Oda. Vergib mir mein Hirngespinst und lach mich aus. Ach, Hier liegt das Paket, das nachmittags für Carola abgegeben wurde. Ich hab's ganz vergessen. Was ist denn drin? Wir wollen nachsehen. Ein Kindermäntelchen aus weißem Leder. Wie kostbar. Aber gar nicht praktisch. Die Freo hat sich mit Eisner zum Tisch der Patronin begeben, um sich für 3 Wochen loszukaufen. Die Plätze zwischen Wendelin und Carola sind leer. Er sieht sie etwas grimmig an. Sie lächelt. Willst du mit mir oder mit den anderen reisen? Mit dir? Dann müssen wir heimlich fort. Sie dreht sich und sieht ihn mit ganzem Gesicht an. Das wollen wir. Einen Augenblick sitzt er neben ihr und hält ihre beiden Hände. Sie sind einander so nahe, fast hätten sie sich schon jetzt geküsst. Plötzlich springt Wendelin auf und geht eilig Eisner entgegen, der sich am Nebentisch erhoben hat. Ich würde gern bis München voranreisen, wo ich Freunde treffen und Aufträge der Tante in Fiesole besorgen kann. Gut, fahren Sie morgen früh. Unser Auto holt Sie übermorgen ein. Brauchen Sie Reisegeld? Ach, ja. Der Gewaltige greift in sein Portfolio und versorgt seinen Schützling. Von diesem Augenblick an wartet Wendelin nur noch auf Carola. Wenn sie sich erhebt, ist der Weg in die Zukunft frei. Bisweilen dreht sich die Freo zu ihm, als ob sie ein Geheimnis miteinander hätten. Der Saal wird dunkel. Carola steht auf und macht ihm ein Zeichen. Ich habe Reisegeld. Wir können mit dem ersten Morgenzug fahren. Eine Weile gehen sie schweigend nebeneinander, wie Gerettete. Sie kommen durch leere Straßen zum Kanal. Ich muss nur noch schnell packen. Wenn ich dich fortlasse, wie gestern früh, gehst du mir verloren. So komm mit darauf, während ich packe. Dann beweist uns Clemens, dass wir nicht reisen dürfen. Hat er dir gesagt, dass er es nicht will? Ja. Er will mich nicht fortlassen? Erstes Morgenlicht erhellt ihre Züge. Carola. Geliebter Junge, ich will nur schnell mein schlafendes Kind küssen und ein kleines Handtäschchen nehmen. Geh nicht hinauf, Carola. Warte hier auf mich. Komm gleich mit mir. Es dauert nur 10 Minuten. Sie küsst ihn mit frierenden Lippen und eilt voran. Der Himmel wird heller von Minute zu Minute. Die Häuser bekommen quälend scharfe Konturen. Entschlossen starrt Wendelin auf das schwarze Wasser des Kanals. Er würde sich gern auf eine Bank setzen, aber da schläft ein Obdachloser. Er sieht zu Carolas Wohnung hinauf. Im Kinderzimmer ist Licht. Nun wird auch Carolas Fenster hell. Und jetzt erlöschen die Lichter. Sie kommt. Die Knie zittern ihm. Langsam überschreitet er den Damm. Die Haustür öffnet sich. Heraustritt in langem Havelock und breitrandigem Hut Clemens. Guten Morgen, mein lieber Wendelin. Lass uns ein paar Schritte an unserem guten Ufer gehen. Ich will dir bekennen, eigentlich liebe ich wohl nur die Götter, wie alle Frommen, und in den Menschen ihr Erscheinen. Aber die Menschen fügen sich nicht rein. Sie stören den heiligen Akt der Verehrung durch Aufforderungen, ihre Identität zu bestätigen. Warum umspinnst du mich mit geheimnisvollen Worten? Was willst du von mir? Hier lies, was dir Carola schreibt. Ich kann nicht, Wendelin. Ich danke dir, dass du gewollt hast. Das ist mir schon Glück. K. Er sieht zu Boden wie ein gescholtenes Schulkind. Was habe ich denn wieder falsch gemacht? Habe ich wieder nur für Eisner gekuppelt, ich armer Narr? Ich war schon bereit, alles aufs Spiel zu setzen. Auch deine Freundschaft. Und bei ihr war es eine Laune. Was war es denn bei dir? Tröste dich. Du hast sie mit niemandem verkuppelt als mit ihrem Kind. Wie? Als ich in ihr Zimmer kam, stand sie vor einem geöffneten Paket. Darin lag ein Kindermäntelchen, das sie gestern, nachdem sie dich verlassen, für ihren Erwin gekauft hat. Tränen liefen ihr aus den Augen. Sie sah zu mir auf und fragte, darf ich hier bleiben? Das ist ja eine recht rührende Familienbegebenheit. Und wir beide, du und ich, spielen darin einigermaßen lächerliche Rollen. Sollten wir nicht unbeirrt versuchen, die armen Frauen einfach zu verehren? So sehr, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als vollkommen zu sein. Vielleicht hätte es mir gut getan, bei dir zu bleiben, um zu lernen. Aber ich glaube, ich muss jetzt einfach fort. Zur Mutter, aufs Land. Du könntest so gut bleiben, dass es besser ist, du gehst. Ich kann den Frühzug gerade noch erreichen. Und Reisegeld habe ich auch. Von Eisner. Du wirst ja wiederkommen. In unser heimliches Berlin, hier an der Landstraße zwischen Rom und Moskau. Wir werden dann wieder an diesem Wasser gehen und von Erinnerungen und Hoffnungen reden, die sich im Kreise begegnen. Sie gehen eine Zeit lang schweigend nebeneinander und trennen sich mit einfachen Abschiedsworten an der Potsdamer Brücke. Berlin. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Franz Hessel. Erzähler Horst Sachtleben. Wendelin Ole Lagerpusch. Carola Antje von der Ahe. Clemens Ulrich Nöten. Eisner Vanja Müs. Fancy Annette Strasser. Donat Martin Seifert. Magda Lisa Hirdiner. Russell, Errol Trotman Harewood. Margot, Britta Steffenhagen. Oder Nele Rosetz. Klarinette, Jürgen Kupke. Klavier, Rieko Okuda. Kontrabass, Klaus Kürbers. Schlagzeug, Willi Kellers. Ton Kaspar Wollheim und Benjamin Ino. Regieassistenz Nick Julian Lehmann. Musik, Bearbeitung und Regie Thomas Gerwin. Dramaturgie Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2019.